Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Hallo zusammen, das ist eine neue Folge von Codewort Popkultur. Heute reden wir über Billions, die Serie, über Logan, den neuen Film in der, ich will immer Inhumans sagen, in der X-Men-Reihe. Genau. Über die Serie, die australische Serie Miss Fisher's Murder Mysteries und Podcast zu der Trilogie The Hobbit. Ja. Nuria, was hast du zu Billions zu erzählen? Da bin ich echt gespannt drauf. Genau. Also die zweite Staffel läuft jetzt schon seit ein paar Wochen und ich möchte jetzt über Billions genau reden, weil da ist eben in der zweiten Staffel ein neuer Charakter dazugekommen, die aus feministischer Sicht sehr interessant ist oder wenn man allgemein zum Thema Representation und so sich einsetzt. Sie haben jetzt eben eine Figur, die non-binär sich identifiziert und die Person, die sie spielt, ist auch non-binär. Also ach, das ist im Bereich Repräsentation sehr wichtig. Genau, und Billions ist da jetzt tatsächlich eigentlich die einzige Serie, die, also ich habe einen Artikel gelesen und alle haben geschrieben, ja, Billions hat da jetzt eigentlich einen großen Schritt gemacht, das man nicht erwartet, weil jetzt für die Serie nicht kennen, da geht es eigentlich um halt so zwei weiße Männer, die eigentlich so in einen Macho-Kampf miteinander verwickelt sind. Der eine ist halt Staatsanwalt, also wie sagt man, ich weiß dann immer nur die englischen Namen. Sag den englischen Namen. Genau, also der eine ist US Attorney for the Southern District of New York, also eigentlich der höchste Anwalt sozusagen von New York. Und der andere ist halt ein Hedgefund Manager und hat halt eben von selber sich Milliarden anreichern können. Und die sind da halt im Konflikt, weil der Hedgefund Manager, der von Damian Lewis gespielt wird, der hat da halt irgendwie illegal sich so dann Geld zusammen sammeln können und der Anwalt, gespielt von Paul Giamatti, ist halt, der will ihn da halt zur Strecke bringen, ihn verhaften können, hinter Gitter bringen. Und dann ist es eigentlich eher so ein Macho-Konflikt zwischen diesen zwei Alpha-Männern, wie es einmal so beschrieben wird, und dieser Hedgefund Industrie ist halt auch sehr männerlastig und es geht um eben Geld machen und stark sein und Masculinity zeigen und so weiter. Und dass dann da eine Figur, die non-binär ist in dieser Welt, aber auch dabei ist, sie arbeitet eben beim Charakter von Damian Lewis, bei dieser Hedgefund-Firma. Mhm. Und dann wird tatsächlich darauf hingewiesen, hey, eben diese Welt, da ist nicht alles toll und wie diese Männer miteinander umgehen oder was sie darstellen und wie sie mit Frauen umgehen oder Leute, die einfach anders sind, das wird tatsächlich behandelt. Und ich fand es toll, dass dann auch in einer Szene erklärt, dieser non-binäre Charakter dann am Damian Lewis, seinen Charakter, seiner Figur, dass sie, der Grund, wieso sie nicht unbedingt hier weiterarbeiten will, weil sie macht eigentlich nur ein Praktikum, ist, sie erklärt es dann, glaube ich, so, sie kann hier nicht gut atmen. Also es ist schwierig für sie zu atmen. Sie sagt sehr, also die non-binäre Figur ist nicht irgendwie sehr emotional, sondern sehr matter of the fact. Einfach so, hey, ich passe ja hier eigentlich doch nicht wirklich rein, hier fühle ich mich nicht so wohl. Und dann aber der Chef, der Damian Lewis-Figur, die erklärt dann aber, die neue Perspektive, die sie hier reinbringt, ist eben doch sehr wichtig. Also die Figur wird auch sehr gefeiert, also als etwas Positives und eben sie wird auch respektiert, was ich auch super finde, weil da könnte man auch schnell einen Witz draus machen, ja, oder so, aber das ist wirklich nicht der Fall. Und es wird dann eben auch darauf hingewiesen, wie sie eben diese Person eigentlich nicht hier hineinpasst, aber trotzdem was Positives in diese Firma eigentlich einbringen kann, weil sie eben genau eine andere Weltperspektive hat. Und also einfach allgemein, dass sie eine non-binäre Person auch für die Rolle eingestellt haben, dass die ihre eigene Identität so auch spielen kann. Es ist wirklich, also hat mich sehr überrascht, dass genau Billions, also die Serie ist nicht schlecht, aber es geht halt in die Hauptgeschichte ist halt eher macho-lastig. Aber es geht, die Serie geht auch reflektiert es auch und bricht diese Masculinities auch mal auseinander. Also eben, es ist nicht so platt, wie es vielleicht auf den ersten Blick oder wenn man es sich so anhört, so einfach ist die Serie dann doch nicht. Ja, hast du Anzeichen dafür auch schon in der ersten Staffel gesehen, dass die das schon wissen, was sie da darstellen? Weil, ich meine, diese Inhalte kommen ja vielleicht auch einfach aus dem Feld, das sie halt beobachten. Ja, also einer der Hauptschreiber ist ja auch selber, kennt sich da auch aus und ich habe schon das Gefühl, dass sie, also in der ersten Staffel, dass da nicht einfach, hey, das ist voll cool, was die da machen, die Leute, die hier einfach das Geld durch irgendwelche komischen Mittel sich anreichern und dann voll auf Party und Exzess machen und so, weil es gibt dann doch noch größere weibliche Figuren, also es ist eigentlich der Hauptcast, Paul Giamatti, Damon Lewis, dann Maggie Siff und Marilyn Ackerman, ja, und die sind halt eigentlich die Ehefrauen, aber haben trotzdem auch sehr stark ihre eigenen Geschichten, besonders der Maggie Siff-Charakter, weil die ist wie, die steht wie zwischen diesen zwei Hauptmänner-Charakter und die weiß dann schon, sie ist auch Psychiaterin und so, da geht es dann schon auch darum, was im Hintergrund von diesen Figuren passiert und mit welcher Motivation und wie sie da dann auch, weiß ich, in diesem Kampf wie verlieren oder in dieser Idee, oh, ich muss jetzt eben den Alpha-Mann darstellen, ich muss jetzt hier in dieser Streiterei eben, die dann als Gewinner herauskommen, wie das auch schadet, wie das ihrem Umfeld nicht gut tut und so. Deswegen geht, also durch, zum Glück hat's da eben, haben die Serienmacher, die Schreiber schon, wissen sie, wir brauchen auch diese weiblichen Figuren, die das ausgleichen und auch, dass die, diese zwei Männer nicht einfach in ihren, wie jetzt haben wir schon, Dick Measuring Contest, so englisch ausgedrückt, dass es nicht nur pur das ist, sondern die Leute im Hintergrund hinterfragen auch, was hier passiert. Also es gibt dann noch andere Nebencharakter, die auch auf verschiedene Arten halt mitspielen. Also da ist auch eine Figur super, gespielt von Condola Rashad. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sie ist halt eine Afroamerikanerin, die unter Paul Giamattis Figur arbeitet und da wie aufsteigt. Und da hat man auch wieder Representation von einer coolen schwarzen Frau, von einer weiblichen Figur, die hat auch dann wieder als Women of Color wieder in Sachen Repräsentation ein positiver Punkt für die Serie ist. Also es ist nicht alles so, auf dem Poster sind zwar Paul Giamatti und Damon Lewis, zwei weiße Männer, im Hintergrund läuft aber doch durchaus noch mehr. Aber ja, es geht halt doch zuerst doch um die zwei. Ja, aber das klingt gut. Genau. Schön. Also. Und wie hat dir Logan gefallen? Ja, also den habe ich gerade frisch gestern gesehen. Ich hatte da keinen Stress, den zu schauen, weil von den Trailers her hat sie mich eigentlich nicht so angesprochen, aber dann war im Internet ja so viel los. Also, oh, der ist so super, der beste X-Men-Film seit langen Zeiten. Und ich war halt früher doch größerer X-Men-Fan, habe die Filme auch im Kino geschaut und so weiter. Und da wollte ich dann schon wissen, was mit Wolverine und Professor X und so passiert. Und jetzt habe ich ihn halt geschaut und ich fand ihn gut. Ich bin zufrieden aus dem Kino gekommen, aber ich bin jetzt nicht so gehypt und so, oh mein Gott, bester Film, bla bla bla. Also ich kann ihn schon empfehlen, aber ich bin jetzt nicht total von, es hat mich nicht total umgehauen. Aber zum Beispiel die junge Schauspielerin, die im Film eben mit Wolverine da dann viel, also ja, eigentlich auch ein Hauptcharakter ist, die ist wirklich super und das habe ich zuerst nicht gewusst, die ist Mexikanerin, also ist dann auch wieder ein Charakter of Color und halt so die auch so ein bisschen, es hat noch ein bisschen politischen Subtext, weil es geht auch ein bisschen, es geht so auch um Themen wie Leute, die unbedingt über bestimmte Grenzen flüchten müssen und so und wie, von wem sie ja verfolgt werden, so da kann man politische Aspekte herauslesen, was zur heutigen Zeit genau auch noch wichtig ist. Also das ist auch eigentlich ein großer positiver Punkt, dass man da auch mehr herausnehmen kann. Da war auch an Stellen sehr berührend und so, also eben eigentlich wirklich ein guter Film. Ich habe jetzt meine Erwartungen wohl zu hoch gesetzt, weil ich im Internet so viel gelesen habe, das sehr positiv war, was auch durchaus zu Recht ist. Ich persönlich bin jetzt einfach so, ja, der ist super, aber ich habe jetzt irgendwie halt leider ein bisschen noch mehr erwartet. Mir hat der Trailer eigentlich ganz gut gefallen, Aber ich wusste schon beim Trailer, das wäre meine Frage an dich, dass er sehr brutal ist, der Film. Oh ja, das habe ich. Er ist R-rated in Amerika. Das bedeutet wirklich, dass sie halt unter anderem fluchen, aber dass auch sehr viel Blut und Körperteile abgeschnitten werden. Ja, das ist jetzt der erste X-Men-Film, der realistisch zeigt, was passiert, wenn jemand so extrem scharfe Klingen an seiner Hand hat. Also das stimmt, er ist wirklich blutig. Wenn es Kämpfe gibt, ist wirklich recht krass, ja. Weil ich wusste, dass ebenso von der Atmosphäre her oder eben auch, ich fand dieses kleine Mädchen und dieser alternde Mann Geschichte eigentlich ganz interessant. Ich kenne die X-Men-Reihe nicht, also eben von Tumblr und gewissen Sachen. Aber das hat mich irgendwie angesprochen, aber ich habe schon beim Trailer gemerkt, dass ich es mir wahrscheinlich nicht ansehen kann, weil es dann doch zu heftig ist, was das angeht. Ja. Genau, aber gut. Aber schön, dass es wenigstens ein guter Film ist. Also die X-Men-Reihe ist ja immer wieder sehr... Ja, besonders gerade die Wolverine-Filme, die waren am Anfang eher schlecht. Der Wolverine, also der in Japan spielt, war dann schon wieder ein bisschen besser. Und der war jetzt wirklich, wirklich gut, aber jetzt auch nicht weltbewegend aus meiner Sicht. Aber ja, aber ein guter Film. Gehen. Genau, das ist ja auch okay, oh mein Gott. Ein Film, der nicht enttäuscht, der einen nicht langweilt, der einen nicht aufregt, das im negativen Sinn. Weil, also, ja, aber... Also, da waren Leute, die schon sagen, ja, aber irgendwie für Oscars oder so da und da Chancen hätten... Hey, der darf auch wirklich auch für sich einfach gut sein. Ja, und gerade wenn man Leute fragt, was ihre Lieblingsfilme sind, das sind die spannendsten Gründe, warum ein Film dann speziell für diese Person der beste Film aller Zeiten ist. Also es muss ja nicht immer die mega hoch herausstechenden Filme sind nicht immer für alle Leute die besten Filme. Von daher, genau, es ist ja einfach schön, wenn ein Film überhaupt schon solide gemacht ist und unterhaltsam. Ich habe mir auch einen Film angesehen, diesen Dienstag. Das war Certain Women. Ich kenne den deutschen Titel ehrlich gesagt nicht. Das ist ein Film von einer Regisseurin, der in Montana in den USA spielt und so nacheinander die Geschichte von drei Frauen erzählt. Und am Ende, ich sage das dazu, nochmal wie so ein Epilog zu jeder Geschichte zeigt. Also die hängen schon leicht zusammen, die drei Geschichten, aber eigentlich sind es alleinstehende Sachen. Und das Schöne war einfach, einen Film über Frauen zu sehen und wirklich hauptsächlich über Frauen und auch wieder mal von einer Regisseurin, weil das ja schon, es ist enorm, wie sehr der Hintergrund von Filmen, also in der Produktionsseite quasi immer noch sehr stark von Männern dominiert ist. Auch wenn man inzwischen weiter ist und immer mehr Filme auch über Frauen und mit interessanten Frauenfiguren hat, wenn du dann auf die Produktionsseite schaust, dann siehst du, dass da immer noch hauptsächlich Männer vertreten sind. Und deswegen fand ich das schon mal einen schönen Aspekt. Und ich glaube, es war mir deswegen auch irgendwie wichtig, diesen Film auch zu unterstützen mit einem Kinogang. So. Und der hat mir gut gefallen. Ich stehe sowieso auf Filme, die Landschaft wichtig finden. Und das ist da auf jeden Fall, kommt das zum Zug. Das ist Montana im Winter. Das ist eine sehr, also Landschaft beeinflusst stark das Leben. Die eine Figur, die hat aus Versehen einen Job angenommen, für den sie 4 Stunden fahren muss. Und die muss dann über einen vereisten Pass fahren und einfach mit Straßensperren klarkommen und eben Schnee und so, also auch diese Kälte oder diese Kühle. Es ist weniger ein kalter Film von den Bildern her, aber so ein kühler und richtig schöne Landschaft. So, das ist das eine. Das andere sind diese drei Frauen. Das ist Laura Dern als Anwältin, bei der man so das Gefühl hat, da ist einfach, die hat gerade nicht wirklich Bock auf das, was sie macht, und ist ein bisschen frustriert, dass sie auch nicht so richtig ernst genommen wird, vielleicht als Anwältin, als Frau halt in diesem Beruf und so. Und da wird gezeigt, die hat einen sehr schwierigen Klienten, der sie eigentlich als Therapeutin missbraucht. Und die Freundin, mit der ich gegangen bin, und ich, wir mussten so lachen. Also wir haben, ich weiß nicht, ob sonst irgendjemand in diesem Kino kapiert hat, aber eigentlich von Anfang an fast, als dieser Mann auftaucht, und quasi sagt, wie furchtbar es ihm geht, und er ist der Ärmste und das, und es geht ihm ja so schlecht und niemand sieht's ein und alles und so, und sie sitzt einfach neben ihm und quasi er hat sich hier aufgedrängt und fährt mit ihr im Auto, und es war einfach so eigentlich so ein bisschen furchtbar, aber gleichzeitig einfach witzig. So, und ich, weil ich das Gefühl habe, der Film hat diese ganz, ganz sanften Humor, dass er das quasi mit einer gewissen Ironie auf diese Szene blickt, wie sie einfach mit diesem Mann ein bisschen ausgeliefert ist, weil der sich hier aufdrängt. Gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, warum sie es mit sich machen lässt und so. Darum geht es ein wenig in der ersten Geschichte. Und die zweite Geschichte handelt von einer Frau, die mit ihrem Mann zusammen ein Haus baut in dieser Stadt, also etwas außerhalb. Sie wohnen eigentlich wahrscheinlich in irgendeiner größeren Stadt, aber wollen ein Wochenendshaus haben. Und dann geht es ein bisschen darum, dass sie halt die Ernährerin, glaube ich, der Familie ist. Also es ist nie so eindeutig, worum es genau geht. Aber das ist so ein bisschen ihre Rolle. So eine Frau, die sich durchsetzt und dann damit leben muss, dass ist das jetzt okay, wenn sie sich durchsetzt oder nicht und so. Und die hat mir gut gefallen auch. Und die dritte Geschichte ist dann eine jüngere Frau, die auf einer Ranch arbeitet mit Pferden. Und die ist sehr still. Aber wenn sie was sagt, dann merkt man, dass sie eigentlich sich selbst sehr gut kennt. Weil die landet dann per Zufall in einer Abendschule und verliebt sich in die Lehrerin da. Und das ist dann deren Geschichte. Und es war einfach, diesen drei Frauen zuzuschauen, das war spannend und schön. Und eben gerade die erste Geschichte mussten wir auch viel lachen. Und genau. So, also es ist eher so ein Slice-of-Life-Film, und nicht so ein, also nicht so diese typische, wir haben eine Geschichte, wir haben ein Ziel, wohin es gehen soll und so, sondern eher so, man begleitet diese drei Frauen ein Stück mit. Ja, aber tolle Schauspielerinnen. Ja. Und dann habe ich eine neue Serie angefangen, die auch schon so länger irgendwie so in meinem Umfeld immer mal wieder auftaucht. Miss Fisher's Murder Mysteries. Das ist eine australische Serie, die spielt in den 20ern, basiert auf einer Buchreihe. Und es ist mal wieder so eine schöne Serie, die man sehr gut schauen kann, ohne dass man denkt, oh mein Gott, wie geht es weiter? Und diese Figuren, geht es ihnen irgendwann mal wieder besser? Und nein, jetzt kommt schon die nächste Katastrophe. Genau das ist es nicht bei dieser Serie, sondern es ist mal wieder halt, ich meine, Murder Mysteries, also eine Krimiserie, die haben das ja öfters, dass du halt jedes Mal wieder so ein Abschluss hast, aber das Spannende, also das, womit die Serie ein wenig die Spannung hält, ist, dass sie zwei Liebesgeschichten entwickelt, also sehr sicher, zwischen, die sie auch so parallel laufen lässt, ich denke, das ist sehr absichtsvoll, zwischen der, vielleicht muss ich erstmal die Hauptfigur vorstellen, das ist eine, ich glaube, vom finanziellen Standpunkt her selbstständige Frau. Ich glaube, sie selbst kommt aus England oder zumindest höhere Klasse in Australien und deswegen einen sehr englischen Akzent, nicht einen australischen Akzent. Und wir erfahren, dass sie ihre Schwester verloren hat. Das ist schon in der ersten Folge klar. Und sie ist Detektivin, so Lady Detective. Und mischt sich dann immer in irgendwelche Fälle ein, zum Leidwesen, zum vorgegebenen Leidwesen des Polizeiinspektors. Und sie ist eine sehr moderne Frau, also auch sexuell gesehen und von den Ansichten her und von der Lebensweise. Also ist so ein bisschen eine, ich würde sagen, wunderbare Figur. Also so quasi zu das, was man sich so wünschen würde. So, und das ist aber klares Programm der Serie, dass sie quasi eine sehr coole Figur ist, die auch sehr fähig ist und halt mega lässige Einstellungen hat und so. Und das, was sich so ein bisschen durchzieht, ist, dass da halt diese Beziehung zwischen ihr und diesem Polizeiinspektor ist eigentlich auch von Anfang an so angelegt, dass die beiden sich sympathisch finden. Und parallel dazu hat sie eine junge also ihr Hausmädchen, mit dem sie aber eigentlich auch recht eng zusammenarbeitet, und der junge Constable, die mögen sich auch, und ich finde, es wird so quasi, die beiden Sachen werden so ein bisschen parallel angelegt, wie sich das so entwickelt. Und da will man dann natürlich schon wissen, wie es weitergeht. So. Und auch alleine, wie ihr Haushalt sammelt ständig irgendwie Leute an, also Miss Fischers Haushalt, an neuen Figuren, und da will man auch wissen, wie es den Leuten ergeht und so. Und ich glaube, das Coole ist einfach, dass man diese sehr moderne Frau ihr zusehen kann. Vielleicht ist es manchmal etwas exotisierend, also so, wenn dann so Figuren vorkommen aus China und so Sachen, und gleichzeitig zeigt es aber halt eine sehr große Bandbreite an Gesellschaft in den 20ern in Australien. Also gerade die erste Folge gibt Einblicke ins Gangleben und so. Und da gibt es ja gerade auch wieder auf Lost Princesses. Kennst du diesen Tumblr? Forgotten? Nein. Forgotten Princesses. Wir machen euch einen Link in den Text. Der erzählt so die Geschichte nach der Tumblr von vergessenen Frauenfiguren. Und da ist gerade aktuell auch eine Erzählung von zwei Frauen in Australien in den 20ern, die große Verbrechersyndikate aufgebaut haben. Also vielleicht Syndikate ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die haben verbrecherische Organisationen aufgebaut und waren da sehr krass. Und das habe ich dann direkt auch wieder in dieser Serie, wurde auch wieder gespiegelt. Oder anarchistische Anarchisten aus Litauen, die da fliehen mussten nach Australien, oder jüdische Männer, die halt dem Zionismus anhängen und da versuchen weiterzukommen. Also es ist so relativ interessant, halt auch so dieses Gesellschaftsbild aus Australien der 20er mitzukriegen. Ja. So. Und wie viele Folgen hast du? Oder welche Staffel hast du? Es sind geschaut? 3 Staffeln, und ich bin in der ersten Staffel in der Hälfte etwa. Okay. Es ist immer so 50 Minuten. Mhm. Genau, gibt es auch auf Deutsch. Okay, gut. Ja. Also ich glaube, gerade für Leute, die nichts haben möchten, was sie so mega reinzieht, ist das eigentlich eine schöne Serie. So. Genau, und dann habe ich wieder mal Podcast gehört, und zwar zur Hobbit-Trilogie von School of Movies, damals noch Digital Drift. Und das war einfach, ich glaube, mir hat das Hören der Podcast fast wieder besser gefallen als die Filme. Mhm. Wobei ich jetzt den zweiten und den dritten Film haben mir, glaube ich, besser gefallen als der erste. Der war einfach etwas sehr episodisch und nicht so zusammenhängend. Und die Podcasts waren einfach sehr cool, weil wir haben auch die haben teilweise so ein tiefes Wissen von Tolkien. Der eine kennt sich ja sehr gut aus mit Waffen und gerade Pfeil und Bogen und so. Und wie sie dann halt auch immer quasi die anderen Quellen von Tolkien auch ein bisschen mit reinbringen. Es gibt halt einfach, wenn man nur den Film gesehen hat, dann hat man den Film gesehen. Ich habe auch das Buch gelesen und gehört, aber der Film geht ja nochmal sehr viel weiter in die Tiefe, auch was quasi schon die Geschichte von Herr der Ringe vorbereitet. Und darüber reden sie halt auch, über all diese Hintergründe. Was halt eben das Silmarillion, wie das in Beziehung steht zu Der Hobbit und Herr der Ringe, und auch über neueste, was halt Tolkien zum Beispiel gegen Ende seines Lebens hat er angefangen, zum Beispiel die Geschichte von Galadriel noch mal ein bisschen umzuschreiben, weil er gemerkt hat, sie ist eigentlich ein wichtigerer Charakter. Und all solche Hintergrundsachen kommen halt auch vor in dem Podcast. Und ich finde, Alex schneidet das auch immer sehr schön zusammen, dann mit passenden Filmszenen und der Musik. Und die Podcasts enden auch immer mit dem Hauptlied des Filmes. So. Und gerade ist mir dann aufgefallen, der letzte Film der Hobbit-Reihe, der ja quasi der Abschied von Peter Jackson und Fran und Philippa und dem ganzen Produktionsteam und halt auch von diesen denen, die die Special Effects machen, sowohl analog als auch digital. Ach, sorry, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen aus Neuseeland, die quasi mit Herr der Ringe groß geworden sind. Wetter, Mensch. Genau, danke. Ja. Genau. Wetter, gell, mit W. Ja. Wetter Studios, das war ja quasi, die haben ja irrsinnig lange an diesem Film waren da dran beteiligt. Ich meine, das ist ein langer Teil dieses Lebens. Und dann ist das letzte Lied von der Hobbit, ist halt der Schauspieler von Pippin, der Goodbye singt. Und dann dachte ich also, oh, das hat mich so gerührt. Und das war irgendwie eine schöne Geste, dass sie quasi Abschied nehmen von der Welt und auch von den Fans, die diese Filme und Bücher begleitet haben. Also die Bücher kann man weiterhin begleiten, aber ja, so. Und die Filme existieren auch noch, aber die genau. Produktionen sind jetzt wie wirklich mal fertig. Genau, also weil auch das Tolkien Estate gesagt hat, erstmal wollen sie, geben sie nichts mehr raus. Ja. Weil es war ja manchmal noch die Frage, ob das Silmarillion, also diese, das zur Erklärung kurz, das Silmarillion ist so ein bisschen die Mythologie der Mittelerde-Welt, also von Tolkien. Herr der Ringe ist quasi wie so ein historischer Account, also historischer Bericht über diese Geschichten. Der Hobbit ist quasi eine Geschichte, die Bilbo den Hobbit-Kindern erzählt, also vom Stil her, wie das Buch geschrieben ist, jetzt nicht unbedingt die Filme, aber so. Und das Silmarillion ist quasi wie die noch in weiterer Vergangenheit zurückliegenden mythischen Erzählungen, wie die Elfen, also da sind auch die Elfen sehr wichtig und ich glaube, was da so passiert ist. Ich weiß, ich selbst bin kein Experte, deswegen so einfach so zur Erklärung. Und das wäre halt auch noch die Frage gewesen, ob man daraus auch noch Geschichten verfilmt, aber das ist ja erstmal nicht möglich, weil die Familie, der die Rechte gehören, gesagt hat, nö, erstmal nicht. Ja, so. Genau, das war's bei mir so in letzter Zeit. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Folge von Codewort Popkultur. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss.